Good morning, my wonderful friend. Guten Morgen, meine wunderbaren Freunde. Do you remember how we finished yesterday? Erinnerst du dich, wie wir gestern aufgehört haben? That God crowned man with glory and honor. Gott hat die Menschen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. But look how he continued. Aber schau, wie weitergeht. In verse 9 he says, but we see Jesus who was made a little lower than the angels. In Vers 9 sagt er, wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? For the suffering of death he was crowned with glory and honor. Wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. So look what the Bible is telling us. Schau, was uns die Bibel sagt. Jesus was crowned with the same glory and honor that you have been crowned. Jesus wurde mit derselben Herrlichkeit und Ehre gekrönt, wie du gekrönt wurdest. So that means the value that Jesus has in the eyes of God is the same value that I have. Das bedeutet, der Wert, der Jesus in den Augen Gottes hat, der gleiche Wert ist, wie ich habe. Both man and Jesus have been crowned with glory and honor from God. Beide, Menschen und Jesus, wurden mit Herrlichkeit und Ehre von Gott gekrönt. You know, the two different words here, glory and honor. Diese beiden verschiedenen Worte, Herrlichkeit und Ehre, are two different words in the original Greek. Sind im Originalgriechischen zwei verschiedene Wörter. Glory means to have a good opinion about someone. Herrlichkeit bedeutet, über jemanden eine gute Meinung zu haben. It also means magnificent, excellence, preeminence or dignity. Es bedeutet auch Großartigkeit, Exzellenz, Vorzüglichkeit und Würde. So here's what the Bible says. Folgendes sagt also die Bibel. God put a crown on our head. And through this crown that he gave us, we have been given a position of excellence. Gott setzte uns eine Krone auf und durch diese Krone, die er uns gegeben hat, haben wir eine Position der Exzellenz bekommen. A dignity. Und der Würde. God has a good opinion about you. Gott hat eine gute Meinung von dir. You know, if we could only really grasp this, wenn wir das doch nur ergreifen könnten, we could love people even when they are not lovable. Könnten wir Menschen lieben, auch wenn sie nicht liebenswürdig sind. I tell you why we struggle so much with people who are not lovable. Ich sage dir, warum wir so sehr kämpfen mit Menschen, die nicht liebenswürdig sind. Because we don't get our value from God. Weil wir unseren Wert nicht von Gott bekommen. Because if we feel that God doesn't value us unconditionally, wenn wir fühlen, dass Gott uns nicht bedingungslos wertschätzt, we will always treat other people how we in our hearts believe God treats us. Werden wir Menschen immer so behandeln, wie wir in unserem Herzen glauben, dass Gott uns behandelt. So deep down in our hearts, there's this wrong belief. Also ganz tief in unseren Herzen ist dieser falsche Glaube. That God values me only when I do the right things and when I act right. Dass Gott mich nur wertschätzt, wenn ich das Richtige tue und richtig handle. And because of this subconscious belief, und wegen diesem unterbewussten Glauben, that's then how we treat people around. Behandeln wir dann die Menschen um uns herum. So you have to reject this. Also musst du das ablehnen. God has given me glory, that means he has a great opinion about me. I need to do the same thing about others. Gott hat mir Herrlichkeit gegeben, das bedeutet, dass er eine großartige Meinung von mir hat. So muss ich dasselbe mit anderen machen. This morning as I was in my devotion with Jesus, heute Morgen, als ich meine Zeit mit Jesus verbrachte, I was once again meditating on the 15 attributes of love. Habe ich wieder einmal über die 15 Eigenschaften der Liebe meditiert. Look at this attribute. Schau dir diese Eigenschaft an. Love thinks no bad thing. Liebe denkt nichts Schlechtes. If love doesn't think a bad thing, then God doesn't think bad about me. Wenn Liebe nichts Schlechtes denkt, dann denkt Gott nicht schlecht über mich. If God doesn't think bad about me, why should I think bad about others? Wenn Gott nicht schlecht von mir denkt, warum sollte ich schlecht über andere denken? Because we're not even convinced that God doesn't think bad about us. Wir sind nicht einmal überzeugt davon, dass Gott nicht schlecht über uns denkt. God has a good opinion about you. Gott hat eine gute Meinung über dich. Put a crown on your head that says glory, dignity. Er hat dir eine Krone aufgesetzt, was bedeutet Herrlichkeit und Würde. So God has crowned man with glory and honor. Gott hat also die Menschen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. So what does honor mean? Was bedeutet Ehre? In the original Greek, here is what it means. Im Originalgriechischen bedeutet Ehre. It means the value by which a price is determined. Der Wert, aufgrund dessen ein Preis festgesetzt wird. It means a very special and high value. Es bedeutet einen sehr besonderen und hohen Wert. So it's very interesting that the Bible teaches us to live in honor. Es ist sehr interessant, dass die Bibel uns lehrt, in Ehre zu leben. You know, we look at Bible verses like 1 Peter 2:17. Wir schauen uns Bibelverse an, wie 1. Peter 2, Vers 17, that says honor all men. Der sagt, er weist allen Ehre. But we little understand what it really means. Aber wir verstehen wenig, was es bedeutet. Here's what it means. Es bedeutet Folgendes. You give every single person a very special and high value. Du gibst jeder einzelnen Person einen besonderen und hohen Wert. Do you know, yesterday I had some friends here at my house and we were playing some game. Gestern hatten wir Freunde hier in unserem Haus und wir spielten ein paar Spiele. They've been married, I think, for 5 years. Sie sind seit 5 Jahren verheiratet. And I've never noticed the ring on her hand. Und mir war nie der Ring an der Hand der Frau aufgefallen. And it's a really big stone. Es ist wirklich ein großer Stein. And I know they're not so wealthy. Und ich weiß, dass sie nicht so wohlhabend sind. So I looked at that ring and I said, Lorena, is this a real diamond? So schaute ich den Ring an und sagte, Lorena, ist das ein richtiger Diamant? Her husband immediately responded. Ehemann antwortete sofort. If this would be a real diamond, she wouldn't walk around the streets with it. Wenn das ein richtiger Diamant wäre, dann würde sie damit nicht auf der Straße herumspazieren. You know, when he said that, als er das sagte, something really hit me. Hat mich etwas sehr getroffen. She walks around the street because it's a zirconium, a simple cheap stone. Sie geht auf der Straße umher, weil es ein Zirconium ist, einfach ein billiger Stein. But, aber, if this would be a real diamond, he would not let it go on the street. Wenn das ein richtiger Diamant wäre, dann würde sie nicht auf die Straße gehen. Why? Warum? Because he would give a completely different value to that ring. Weil er diesem Ring einen ganz anderen Wert geben würde. He would treat it differently. Er würde ihn anders behandeln. He would take very care of it. Er würde sehr auf ihn aufpassen. That's what God has done to us. He's giving us glory and honor. Das hat Gott mit uns gemacht. Er hat uns Herrlichkeit und Ehre gegeben. So you have to make sure that that's the only place you get it from. Du musst also sicher gehen, dass dies der einzige Platz ist, wo du dies bekommst. In the eyes of God, you have an incredible special place. In den Augen Gottes hast du einen unglaublich speziellen Platz. Do you know God calls us the apple of his eye? Du weißt, Gott nennt uns seinen Augapfel. Do you know what we do with the apple of our eye? Weißt du, was wir damit machen, mit dem Augapfel? We protect it very carefully. Wir schützen ihn sehr sorgsam. Because we know it's very precious. Weil wir wissen, er ist sehr wertvoll. See you guys tomorrow. Sehe euch, Leute, morgen.